Das Phantom der Oper. Nach Gaston Leroux. Sechsteilige Podcast-Serie in Kunstkopf-Stereophonie von Regine Arem. Teil 6: Folter und Verklärung. Ich zündete die Laterne wieder an und ließ ihr Licht über die Wände gleiten. Dabei beleuchtete ich, ein seltsamer Anblick, einen Baumstamm, der noch zu leben schien, denn er hatte grüne Zweige, die sich in die Höhe rankten. Ich streckte die Hand danach aus, aber stieß auf etwas Hartes. Dieser Baum ist aus Eisen. Und überall Spiegel. Wie in einem Spiegelkabinett. In diesem Moment hörte ich, wie offenbar im Nebenraum eine Tür aufflog und jemand weinend hereinstürzte. Christine! Ich träume. Christine! Ich bin es, Rauch! Rauch? Ja, ich bin es. Hinter der Wand. Aber wie ist es nur möglich? Eine Freundin, die das Geheimnis um Eriks Wohnung hatte, hat mir den Weg gezeigt. Ich werde dich retten, Christine. Nein, Raul, flieh. Er ist verrückt geworden. Er ist entschlossen, sich und alle anderen umzubringen. Wenn ich mich weigere, ihn zu heiraten, hat mir bis morgen Abend um 11 Bedenkzeit gegeben. Wo ist er jetzt? Ich weiß es nicht. Er ist kurz hinausgegangen. Aber er kann jederzeit zurückkommen. Christine, siehst du in dem Zimmer noch eine zweite Tür? Ja, es gibt noch eine Tür. Erik hat gesagt, dass ich sie nie benutzen dürfe, weil sie die Tür der Qualen wäre. Genau hinter dieser Tür bin ich. Sie ist verschlossen. Wo ist der Schlüssel? Weißt du, wo er ihn versteckt hält? Sei still, er kommt. Christine! Erik! Nun, Christine, hast du dich schon entschieden? Die Hochzeitsmesse oder das Totengeläut? Du hast dein Schicksal in der Hand. Was willst du? Ich sehe, du zögerst noch. Dabei ist es so einfach. Ja oder nein? Wenn nein, werden wir alle morgen Abend um 11 sterben. Was heißt wir alle? Und warum gerade dann? Weil es dann am schönsten ist. Am schönsten? Wenn aber ja, Christine, werden wir das herrlichste Leben miteinander haben. Du wirst in den ersten Opernhäusern singen. Die Menschen werden dir zu Füßen liegen. Dein Ruhm wird alles überstrahlen. Das alles kann ich dir geben. Du musst mich nur lieben, Christine. Und wenn es dir einmal langweilig werden sollte, werde ich dich mit meinen Zauberkunststücken unterhalten. Wie dieses hier zum Beispiel. Christine! Und hier! Aber wie ist das möglich? Weil ich aus verschiedenen Richtungen zugleich rede? Schau, ich hebe meine Maske ein kleines Stück hoch. Siehst du meine Lippen? Oder das, was ich anstelle der Lippen habe? Und? Sie bewegen sich nicht. Und trotzdem hörst du meine Stimme. Überall im Raum. Hier. Oh. Ich bin hier. Darüber staunst du, nicht wahr? Es gibt nun mal keinen besseren Bauchredner als mich. Mit meiner Stimme gelang ich überall hin, wo ich will. Knacks. Da ist sie in deiner Garderobe. Flüstert dir ins Ohr. Knacks! Da sitzt sie im Fauteuil der Loge 5. Knacks! Da steckt sie tief in der Kehle der hochgerühmten Carlotta und sagt: Quack! Quack! Und Knacks! Da ist sie hinter der